nicht gut. Für sowas wie dich fehlt mir doch der Mut. Du und ich, wir wissen es doch. Wir sollten nicht und tun es doch. Lass nicht zu, dass es passiert. Mein Herz schlägt laut, bin völlig verwirrt. Bin wie betäubt, weil ich gar nicht spür, wenn das so ist. Warum bin ich dann hier? Freitagnacht um 3:30. SOS, ich ertrinke. Heute Nacht in deinem Blick. Und ich spür, wenn ich dich küsse, gibt es kein Zurück. SOS, deine Augen lassen mir keine Wahl. Sie verbrennen ohne Gnade mein letztes Notsignal. So wie ein Blitz direkt ins Herz, bin wie berauscht von diesem Schmerz. Was hier passiert, das glaube ich nicht. Glaub nur dem Mund, der mir verspricht. Diese Nacht gehört uns zwei, und morgen schon sind wir wieder frei. Kontrollverlust auf ganzer Spur, mein Kopf schlägt Alarm. Was machst du nun? Katastrophe pur. SOS, ich ertrinke. Heute Nacht in deinem Blick. Und ich spür, wenn ich dich küsse, gibt es kein Zurück. SOS, deine Augen lassen mir keine Wahl. Verbrennen ohne Gnade, mein letztes Notsignal. Oh, oh. SOS, ich ertrinke. Heute Nacht in deinem Blick. Und ich spür, wenn ich dich küsse, gibt es kein Zurück. Notsignal.